Dass einige vieles und die meisten weniger oder wenig haben, kann man damit erklären, dass einige bedeutend und die meisten unbedeutend sind. Dass einige fast alles und die restlichen fast gar nichts haben, kann man damit erklären, dass einige klug und die restlichen dumm sind. Dass einige mächtig und die anderen ohnmächtig sind, kann man damit erklären, dass einige verschlagen und die anderen die Geschlagenen sind. Dass einige immer mehr haben wollen und viele daher immer weniger haben, kann man damit erklären, dass einige über Leichen gehen und viele unter den Leichen sind. Dass einige über alle regieren und diktieren, kann man damit erklären, dass einige Geschichte machen müssen und mit allen anderen Geschichte gemacht wird. Zwar heißt es, vor Gott sind alle Menschen gleich. Und human, das möchte jeder gerne sein. Aber welcher Bedeutende will sich schon mit einem Unbedeutenden? Welcher Kluge will sich schon mit einem Dummen? Welcher Verschlagene will sich schon mit einem Geschlagenen auf eine Stufe stellen? Wer will das schon? Die Erde gehört uns allen, so wie der Sand, den man im Grabe uns eines Tages freundlicherweise nachwerfen wird. Aber im Leben gehören die Armen den Reichen, die Dummen den Klugen, die Geschlagenen den Verschlagenen, die Gläubigen der Kirche, die Schwarzen den Weißen, die Naiven den Raffinierten, die Schweigenden den Schwätzern, die Friedfertigen den Streitsüchtigen. Die Erde aber könnte uns allen gehören, wenn dein Haus auch mein Haus, mein Geld auch dein Geld, dein Recht auch mein Recht, mein Los auch dein Los, dein Kleid auch mein Kleid, mein Glück auch dein Glück, dein Leid auch mein Leid wäre. Teile und herrsche nicht. Aber wer kann das schon?